Fachpodcast. Du musst auch leiser machen, Herr Moat. Hier ist nämlich der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 131. Frankie Goes to Nirgendwo. Mit Dennis Moat. Hallo und Renke Brun. Ja, und Waschmaschine im Schleudergang. Ich mach lauter. Ja, bitte. Es tut mir leid, ich habe getagträumt, weil ich ganz halt schon über diese Passion nachdenke. Diese RTL-Passion. Ach so, oh Gott, nein, das hast du wieder verraten. Ach nee, haben wir nicht verraten, wenn wir aufnehmen. So. Na, wir nehmen halt auf jetzt an dem Tag, wo es, also am Mittwoch. Ist denn, guckst du das? Das läuft jetzt gerade, ne? Nee, ich werde es mir aber wahrscheinlich heute Abend geben. Nee, komm, das guckst du dir nicht an. Es ist schon ein bisschen Katastrophentourismus ist mir schon, also ein bisschen würde ich, also Tommy Gottschalk. Ja, du, Dennis, das ist wie, weiß ich nicht, hast du die letzten, erinnert dich mal, also weißt du, warum mich Thomas Gottschalk heutzutage erinnert? Weiß ich nicht, an wen? Guck dir mal so die letzten Bilder von Lagerfeld an. So, der Zustand, nur, aber mental. Ah, rest in peace, Jogginghosenmann. Wir haben ein neues Intro, also neue Jingle, Dennis. Haben wir. Ja, haben wir. Der Anycast Spendenaufruf. Die Welt geht zugrunde, Dennis. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ja, so am Rande. Also Klimakatastrophe, Krieg in der Ukraine. Und keiner meiner Supermärkte hat große, weiße Riesenbohnen. Ich war heute, und dann noch das nächste Ding, heute Morgen ich zum Hautarzt gefahren, nur um dann vor Ort festzustellen, dass mein Termin erst nächste Woche ist, war dann aber bei Penny auf dem Rückweg und da gab's Mehl und Rapsöl. So. Also das siehst du, das ist quasi ein göttliches Wunder. Das liegt einfach nur daran, weil heute die Passion läuft bei RTL. Es kommen sehr, sehr viele Kosten auf uns alle zu, auf uns Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland und auch auf, ich sag mal, den Bund als solches. Und wir sind gebeten worden von unserem guten Freund Dr. Kai Kubasta, einen Spendenaufruf zu starten, Dennis. Ja, und zwar gibt es bei der Bundeskasse, und ich gucke gerade nach, bei welcher der Bundeskassen, und zwar, ich meine, bei der Bundeskasse, von der Bundeskasse Trier oder Halle-Saale, eins von beiden, jedenfalls bei der Deutschen Bundesbank ein Spendenkonto. Es gibt, glaube ich, nur noch zwei, oder? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also die Karte sagt mir, warte, ich habe jetzt eine Karte und das ist hier Hauptsitz Trier Halle Saale. Dann gibt es Außenstelle. Ja, genau, aber Kiel gehört zu Trier, lustigerweise. Ah. Ja, ich sehe es an den Farben. Ja. Mhm. Witzig, ne? Ja, witzig. Und es gibt auch eine Außensitz in Ebersbach-Neugersdorf und Weiden-Oberpfalz gibt es einen weiteren Dienstsitz. Ach, keine Weiden auch? Das gibt es ja gar nicht. Ja, man lernt hier aus. Nie aus. Oder aus. Hier lernt man aus. Ja. Jedenfalls gibt es bei der Bundeskasse ein Konto. Wofür denn? Und zwar kann man dem Bundeshaushalt einfach Geldmittel zuwenden. Kann der Deutsche Bund einfach... Oh, ich werde gerade angerufen. Soll ich mal rangehen? Ja, mach mal. Das ist bestimmt Olaf Scholz. Warte mal kurz. Hallo? Moment, was? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Was gibt's denn? Also, ich habe jetzt hier, mir kam das so wenig vor auf deiner Liste. Ich habe jetzt mit Pepsi Max und viermal dieses blaue Energy-Zeug. Ja, das reicht auch. Ach so, das war's. Okay. Ja, ja. Nee, ich dachte, du hättest mehr erzählt. Aber gut, nee. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Ah ja, super, tschüss. Bundeskasse Halle. Genau, Bundeskasse Halle. Und das ist das sogenannte Schuldentilgungskonto des Bundes. Und ich gucke mal gerade, wie viel da jetzt im drin eingezahlt wurde. Es gab hier eine kleine Anfrage. Und zwar jetzt hier im 2020-Überblick wurden insgesamt 50.000 Euro eingezahlt. Ja, das ist doch schon mal was. Richtig. Ne? Applaus, ja. Da kann man auch, ist doch kein Wunder, muss man die Steuern auch nicht erhöhen, wenn richtig, da so viel Geld eingeht. Genau. Das ist ja logisch. Ich habe auch schon mal wenige Cent überwiesen, da auf dieses Konto. Ja, ich hatte mir das schon immer mal vorgenommen, aber nie gemacht, weil, wie du gerade gehört hast, ist das Geld woanders besser angelegt. Ja, und vor allem, willst du mal raten, wie viel Einzahlungen es insgesamt in dem Jahr 2020 gab? 37. 255. Ah, doch. Oh, fast jeden Tag eine Einzahlung im Schnitt. Oh, guck mal, es gibt im November haben 17 Leute Geld überwiesen, oder 17 Einzahlungen. Aber vor Weihnachten da bestimmt ganz viele, ne? So, 17 Leute haben einzahlt und das sind 9.300 Euro rübergewandert. Das sind keine Kleckerbeiträge, die da überwiesen werden. Das ist echt witzig, ne? Ja, schon ein bisschen. Also, ich habe ja gesagt, da kann man, also das ist irgendwie, ja, also schon irgendwie lustig, weil, ich meine, wer zahlt denn da Geld hin? Also, weil, ansonsten muss ja für die Schuldentilgung und die Bedienung der Zinsen muss ja sonst sozusagen der Steuerquerschnitt aufkommen. Aber die Leute kommen ja dann die doppelt Hälfte auf. Die Hälfte der Steuereinnahmen, da zahlt ja ungefähr jeder den gleichen Betrag bei Verbrauchsteuern. Aber die andere Hälfte, die ist ja schon ein bisschen sozusagen nach steigendem Einkommen und Vermögen ausgerichtet, dass du da mehr zahlst. Das heißt, im Schnitt bist du ja höher belastet, wenn du mehr Einkommen hast. Und sozusagen davon trittst du ja zurück, sondern du gibst ja, und dafür sorgt, also diese Kurve, der Verteilungskurve, ja, bezahlt der, ne, die Steuern, die dann sozusagen für die Zinsen auch sind und so. Und hier gehst du ja daneben. Das ist ja nur, also ist ja eigentlich, lohnt sich das ja nur für die Leute, die deutlich mehr verdienen als so der Durchschnitt oder die obere, ja, Kappungsgrenze, wie, ich weiß, keine Ahnung. Ja. Für mich armen Schlucker lohnt sich das ja gar nicht. Ich weiß ja, es gibt ja noch viel reichere Ärsche, die eigentlich dafür aufkommen. Ja, aber du kannst das ja auch nicht mal absetzen, was du dahin spendest. Ey, das ist das Schlimmste, ne? Und weißt du was, eigentlich ist das richtig dumm, weil die hätten locker, hätte man einfach einen gemeinnützigen Verein gründen können, ja, der sich irgendwie für die Senkung der Staat oder Senkung der Staatsschuld, Ausgeglichenheit des Haushalts oder solide Staatsfinanzen oder so einsetzt. Und da hätte man super absetzen können. Hätte man auch sogar noch eine halbe Stelle irgendwie bezahlen können, ja, oder so. Jemand, der da einfach die Abrechnung macht. Jemand mal noch Arbeit verschaffen. Und dann hätte das alles jetzt mal nach Spendenquittung kommen. Aber dann wäre natürlich wieder seine Steueraufkommen gesunken. Ja. Also. Muss man auch wieder gegenrechnen. Ach, es ist alles kompliziert. Also, wer dem Bund zur Hilfe seiner Tilgung seiner Schulden, weil der Bund ist sehr überschuldet, der kann sich quasi fast nichts mehr leisten. Die FDP. Nicht überschuldet, das stimmt gar nicht. Jetzt lass mich doch das Narrativ der FDP erzählen. Hast du Marco Buschmann bei Steck Römer gesehen? Nein, weil ich diesen Mann nicht ertrage. Ja, das guckst du dir bitte mal an. Das ist ein kranker Roboter, der Typ. Okay, ja. Wir waren aber jetzt gerade beim Geld. Genau. Wer dem Schuldentilgungskonto des Bundes was überweisen möchte, verwende folgende IBAN. Die ist jetzt unten eingeblendet. Nein, es ist DE 17 8600 0000 00860010330. Das ist bei der Deutschen Bundesbank, Filiale Leipzig. Und die BIC, sehr lustig, Deutsche Bundesbank, ist Mark DEF 1860. Mark. Siehst du, da lebt die noch weiter. Ja. Also es ist nicht ein Konto bei der Bundeskasse, sondern bei der Bundesbank. Ja, aber es ist ein Konto der Bundeskasse bei der Bundesbank. Die Bundeskasse ist ja keine eigene Bank. Also ich dachte, die hätten auch, weil die ja eigene Konten haben. Ja, die bei der Bundesbank. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch, Dennis. Was? Und dann hat die EZB auch noch den Rubelkurs ausgesetzt. Wird gar nicht mehr gehandelt. Und jetzt? Und jetzt? So. Kaviar auf dem Schwarzmarkt. Ah, ganz, ganz grässlich. Ja, Kaviar ist jetzt ja auch Importstopp, ne? Auch das? Um Gottes Willen. Auch das, Herr Mohrhardt. Das alles Importstopp für Kaviar. Achso, es gibt aber noch andere wichtige Zwecke, die ihr spenden könnt. Das könnt ihr, alle wichtigen Infos dazu findet ihr auf nek.st/unterstützen. Da könnt ihr jetzt auch eine milde Gabe zukommen lassen. Und im Übrigen, ich will nicht angeben, aber ich habe meine Amazon-Wishlist ein bisschen überarbeitet, würde ich mal sagen. So. Das war der Anycast Spendenaufruf. So, ich muss ganz kurz nochmal. Achso, ja. Ich muss, komm sofort wieder. Kannst erzählen. Komm, lass mal wieder. Ich muss meine Erbsensuppe kontrollieren. Hä? Okay. Dennis macht Erbsensuppe und steht jetzt offenbar auf und geht die kontrollieren. Umrühren. Das werden wir gleich mal ein bisschen explorieren. Wenn ihr noch andere gemeinnützige oder weniger gemeinnützige Zwecke habt, denen wir in Zukunft einen Spendenaufruf zuteil kommen lassen sollen, dürfen, was auch immer, dann meldet euch einfach bei uns an spenden@annika.st oder überweist uns 10 Euro auf unser Konto, dass ihr deren Kontonummer ihr auf der Webseite findet. Dann könnt ihr gerne in den Verwendungszweck schreiben, wofür wir, zu welchen Spenden wir aufrufen sollen. Das ist wieder ein Leistungsaustausch. Also, das machen wir und dann müssen wir. Ich wollte gerade sagen, stopp, ja, ich wollte gerade sagen, aber das machen wir nicht, das machen wir nur vielleicht. Das machen wir nur vielleicht und nicht auf jeden Fall, wenn ihr das tut. Ihr könnt das versuchen. Genau, aber hier gilt nicht das Leistungsprinzip in diesem Podcast. Das darf man nicht vergessen. Genau. Bitte immer nur Spende in den Betreff schreiben oder besser Schenkung. Ja, ich habe hier, ich koche Erbsensuppe, weil es ja große Retro-Woche, Retro-Jahre oder Retro-Phase ist. Ja, Moment, also du, stopp. Du willst also sagen, dass wir beide jetzt einen Podcast aufnehmen und ja. Du währenddessen eine Erbsensuppe kochst. Ja. So, und du stehst jetzt auf und rührst sie selber um. Ich hab's jetzt einmal umgerührt, sie ist auf kleiner Flamme und ich habe keine Sorge, dass sie anbrennt. Ich kann dir nur gratulieren, weil das Wichtigste hast du schon gemacht. Du hast das Umrühren selbst in die Hand genommen und nicht outgesourced an jemanden, absolut nicht vertrauen, an eine nicht vertrauenswürdige Person, die das für dich übernimmt. Ja. Damit ist eigentlich alles das Wichtigste getan. Aber wie machst du deine Erbsensuppe? Darf ich das mal kurz fragen? Also ich habe mir ein Rezept jetzt gesucht von dailyvegan.de. Das macht man doch nach Gefühl und nicht. Ja, ich habe aber kein Gefühl für Erbsensuppe, noch nicht. Oh Gott. Okay. Ja, so. Es waren heute 22 Grad. Es ist perfekte Eintopfzeit, finde ich. Ja. Absolut. Deswegen habe ich einen Erbsensuppe-Überschrift. Erbsensuppe, deftiger Eintopf gegen kaltes Wetter. Von dailyvegan.de. Und da ist tatsächlich einfach nur viel Gemüse zusammenschnibbeln. Also Curry, Möhre, Kartoffeln, Sellerie, viele Erbsen, Lorbeerblätter, Majoran, Bohnenkraut. Und das einfach in Brühe kocht jetzt einfach durch. So, 45 Minuten laut Rezept. Außerdem nebendran habe ich Räuchertofu klein gewürfelt und in guter veganer Butter mit viel Zwiebeln angebraten. Und das ist dann meine, weiß nicht, nennt man das Einlage? Ja, kann man so, ja. Genau, und dann kommt da noch ein bisschen Räuchersalz dran und dann sollte das hoffentlich einen deftigen Eintopf geben. Zwei Sachen habe ich. Erstmal eine spezielle Frage zum Eintopf selber. Als du noch Fleisch gegessen hast, was war dir da lieber als Einlage oder was mochtest du als Fleischeinlage am liebsten? Würstchen, so Fleischklößchen, vielleicht auch beides oder so richtig, gibt ja auch durchaus so Leute, die machen dann da so Bauch rein und sowas oder allen möglichen anderen Zeug, dicke Fleischstücke auch, Reste oder so, wo standst du da? Würstchen eindeutig, klassisch Würstchen. Also wenn wir beim Fußball sind, da habe ich das auch mal gegessen und da war ich immer sehr dankbar, dass da oben noch eine Wurst draufgelegt wurde. Ja, aber die kostet aber extra. Das ist ja egal, man hat's ja. Kostet einen Euro extra. So. Dann noch eine Frage, dailyvegan.de hast du gesagt. Ja. Und da gibt's tatsächlich auch Rezepte. Ja, und weil ich dachte, das ist einfach, das ändert, wechselt täglich, was da auf der Webseite so. Steht. Also 91 Kilo, 79 Kilo, 113 Kilo. Das Schöne an dieser Webseite, an dailyvegan.de ist, dass der Typ ein bisschen dicklicher ist und deswegen grundsätzlich das ganze Essen da einfach ehrlicher und bodenständiger und fettiger und saftiger ist. Wenn wir bei den ganzen anderen Hipster-veganen Blogs sind, das sind erstens solche komischen Zutaten, die keiner hat. Kriege ich richtig Anfälle und also ist meistens Scheiß. Und jetzt hier, wenn du auf die Startseite gehst. Du willst also sagen, er hat aus seiner leicht zwangsneurotischen Art, sein Gewicht zu kontrollieren oder den versucht, sein Gewicht zu kontrollieren, einfach eine Webseite gemacht. Ja, und du gehst auf die Startseite und das erste. dailyvegan.de. Ja, die ersten Gerichte, die du siehst, sind vegane Piroggen mit Füllungen, Schmorkraut mit Hackbällchen, in vegan natürlich, eine Lauchkäsesuppe, Hackbällchen, Mini-Buletten, Mini-Frikadellen, frisch frittierte Mozzarella-Bällchen. Wie ist denn das, also wie sind denn so die Zutaten da immer angegeben auf dailyvegan.de? Also in Gramm oder in Kilogramm? Wie ist das portioniert? Ich guck mal also gerade, ich meine in Gramm tatsächlich. Ja. So, also es ist nur nicht groß küchengerecht, finde ich. Wobei schon die Brühe wurde in Litern angegeben. Man kann das ja auch umrechnen. In Liter? Ja. Aber gibt's denn dann einen Umrechnungskurs von Liter in irgendwie ein Gewicht oder so bei Brühe? Das muss ja, ich denke mal, ein bisschen mehr sein als ein Kilogramm pro Liter, obwohl weiß man nicht so genau. Aber ist ja schon in der Brühe ja auch so ein bisschen was mehr drin, so aufgelöst ist, ne? Also da muss man dann sozusagen, gibt es einen Brühwechselkurs Liter zu Kilogramm auf dailyvegan.de oder ist das noch eine neue Rubrik, die man... Ich glaube nicht. Ich glaube, das gibt's nicht. Also ich meine, also das, nee. Also ich habe jetzt getrickst. Ich habe einfach 1,5 Liter Wasser und habe einfach hier Gemüsebrühe reingekippt. Und sag mal, ist das nicht, habe ich das jetzt, also gibt es da auch, setzt sich diese Webseite auch eventuell mit bekannten so, wie heißen die denn noch? Mit diesen Menschen, die immer so kunstvoll ins Wasser springen, auseinander? Da musst du mich jetzt aufklären, worauf du hinaus möchtest. Mit hier Kunstspringern? Ja. Also wie heißen die denn? Was ist denn nicht? Kunstspringer? Dennis, weißt du, was du jetzt mal tust? Nein. Du gehst jetzt mal auf, du setzt, also dailyvegan.de, ne? Ja. Und jetzt gehst du einfach mal, machst du einfach da vorne mal tom.dailyvegan.de. Gibt's diese Seite? Ja, da kommt wahrscheinlich irgendwie sowas wie 53 Kilogramm. Und GIFs von einem sehr, sehr glücklichen Daniel Schwer. Das habe ich jetzt nicht gerafft. Ich glaube, es gibt nur wenige Menschen. Aber wenn, dann waren sie sehr, sehr fröhlich. Ja, es gibt Erbsensuppe. Und dazu habe ich leckeres hier, deftiges Brot. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach irgendein Brot genommen beim Bäcker. Keine Zeit für Brot, weil ich bin geizig geworden. Aber es ist trotzdem irgendein Bio-Brot. Ich boykottiere jetzt Zeit für Brot. Die sind einfach viel zu teuer. Ich kann einfach nicht einfach 700 Euro für Brot bezahlen. Wo kommen wir denn da hin? 700 Euro für Brot? Ja, so Wieso? Fühlt sich das an. Also, ist es, okay. Weil, was ist denn da die, wie sagt man denn? Also, wie schwer ist denn das Leib? So. Weil Größe zählt ja, glaube ich, bei Daily Vegan eher weniger. Das muss dann ja irgendwie, wenn du nicht weißt, wie, welche Dichte das hat, dann ist das Volumen ja bei dailyvegan.de erstmal egal, sondern es geht ja schon um letztlich dann auch die Masse bei dailyvegan.de. Ich wollte eigentlich nur erwähnen, dass ich Erbsensuppe koche, aber du machst jetzt daraus ein komplett, also was ist genau deine Kritik gerade eigentlich, dass ich vegan koche? Gar keine koche. Kritik, ich finde, nein, das ist nur, ich dachte halt, ich war am Anfang bist halt du sauer, dass du keine Erbsensuppe hast? Nein, überhaupt gar nicht. Ich gönne jedem Erbsensuppe. Ich bin da, also ich, ja, also nur weil ich kann Erbsensuppe haben, manchmal habe ich Erbsensuppe, manchmal habe ich keine Erbsensuppe, aber ich dachte halt, vielleicht ist es auch nur ein Teil der Webseite, dass da halt, wenn man da drauf geht, dass da halt immer sowas wie 93 Kilo steht oder mal 87 Kilo oder so, ne? Auf dailyvegan.de. Ja. Ja. Egal. Dann müssen wir jetzt einfach mal zur nächsten Rubrik kommen, Dennis. NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast, Renke, was hast du heute uns mitgebracht? Erstmal, Dennis, müssen wir die Leute begrüßen zu Hallo und herzlich willkommen zu NDR 1 Niedersachsen mit Michael Turnau im Anycast. Das muss man immer sagen, weil es dann noch schöner ist. Und ich habe für heute natürlich die Fortschreibung. Doch, ich mache das immer, also häufig, manchmal. Kann man ja mal, egal. Ich habe natürlich heute mitgebracht die Fortschreibung der Anycast schwarzen Liste. Und zwar neu auf der Anycast schwarzen Liste sind Hänzler schnelle Nummer, Nicknacks, die Zeit ist einfach vorbei, und Consulting. Kommen wir zu den News, und da gibt es eigentlich nur eine relevante Nachricht für uns alle. Im Londoner Strafprozess gegen Tennislegende Boris Becker wegen möglicher Insolvenzverschleppung haben die Geschworenen den einzigen Publikumsliebling in mehreren Punkten schuldig gesprochen. Der 54-Jährige habe seinem Insolvenzverwalter Mark Ford Teile seines Vermögens vorenthalten, entschied die Jury. Becker könnte damit theoretisch eine Haftstrafe von bis zu 7 Jahren drohen. Das Strafmaß soll am 29. April verkündet werden. Beckers Antwort auf die Frage nach der Bewertung seiner Verurteilung kommentierte der ehemalige Wimbledon-Sieger gegenüber dem Erfolgsmedium Anycast mit den Worten: Hä? Weitere wichtige Fragen dieser Woche beantwortet von Dennis Morhardt. Dennis, gleich anschließend ans Thema: Was macht das Urteil mit Boris Tochter Anna Ermakova, fragt VIP.de. Hoffentlich einen neuen Namen. Die Morgenpost will von dir wissen: Gasverbrauch. Welche Einschränkungen drohen Haushalten? Weniger Erbsensuppe. Die Berliner Zeitung fragt: Wirecard. Weiß Olaf Scholz etwa, wo Jan Marschalek steckt? Ja, aber er braucht ihn noch. Nochmal die Morgenpost. Wissen Sie noch, wo die Mauer Berlin teilte, Herr Morhardt? Also Herr Morhardt steht da, das habe ich jetzt nur. Ja, aber sie ist leider weg. RTL.de will wissen, Dennis, von dir: Wo ist die Tochter von Fürst Albert? Nicht da? Die Morgenpost fragt: Ukraine nimmt Putin-Verbündeten fest. Wer ist Medvedchuk? Eine sehr fettige Wurst. Das Süddeutsche Magazin fragt: Können Sie sich besser mit dem Körper oder mit der Sprache ausdrücken? Ich offensichtlich mit der Sprache. Georgina vs. Kubi, VIP.de. Hat sie das alleinige Sorgerecht für Baby G? Ja, für Haar scheinbar nicht. Quiz, T-Online. Quiz: Wie gut kennen Sie sich mit Erster Hilfe aus? Wenn Sie könnten, könnten Sie die Leute fragen, aber Sie können nicht mehr. RTL.de fragt dich: Harry und Meghan in Den Haag, keine Audienz beim Königspaar? Aber das Gericht heißt sie willkommen. Bild.de fragt Dennis Morhardt: Wie fährt Wasserstoff im Alltag? Okay. Tag24.de, erst auf sich allein gestellt, dann im Tierheim gelandet. Wer kümmert sich um diese Katze? Tag24.de, ich weigere mich, denen zu antworten. T-Online: Wie ansteckend sind Geboosterte noch? Nicht ausreichend. Morgenpost.de: Ferrero-Rückruf von Kinderprodukten. Osterhasen betroffen? Ja. Berliner Zeitung will von dir wissen, Dennis: Anne Spiegel, und wenn sie ein Mann wäre? Dann hätte sie nicht zurücktreten müssen. Faznet fragt dich: Was soll der FC Bayern eigentlich sein? Eine Gelddruckmaschine. Bild.de will wissen: Kauft Abramowitsch diesen Spanien-Kultclub? Ja, er investiert jetzt in den Bierkönig. Und zu guter Letzt der Berliner Kurier mit der Frage an Dennis Mohr: Tod durch Narzissen. Was tun, wenn der Hund giftige Blumenzwiebeln gefressen hat? Keine Ahnung, ich hasse Hunde. Sehr schön, vielen Dank. Das waren auch heute mal wieder die wichtigen Fragen dieser Woche, beantwortet von Dennis Morhardt. Wenn auch ihr... Ich hasse diese Rubrik. Die ist doch toll. Wenn auch ihr in tollen deutschsprachigen Presseerzeugnissen irgendwo im Dachraum... Wir sind ja der Dach-Podcast, wir kommen gleich noch dazu... Interesse gefunden hat, die Dennis Mord für euch beantworten soll, dann könnt ihr die sehr gerne an fragenderwoche@nika.st senden, und dann werden sie hier auch gestellt. Wahrscheinlich. Dennis, jetzt ist für uns alle hier in der Redaktion vom Anycast, die mit der Rubrik NDR als Niedersachsen und Michael Thürner am Anycast zu tun haben, und das sind eigentlich alle, ein ganz besonderer Moment gekommen. Der wäre? Ja, du musst jetzt die neuen Würfel auspacken. Oh, ja, bin ich ja gerade neue dabei. Euro-Jackpot-Vorhersage ja, machen. Genau, warte. Ja. Es sind ja 12. Ich muss nicht den richtigen Würfel raussuchen, genau. Zusatzzahl ist 12. So. Bla, bla, bla. So, dann. 37, ja. 47. Hm. 40. Ha? Aha. Hört nicht auf. Es ist einfach 46. Ei. 7. Ich glaube, noch eine Zahl noch, oder? Wieso noch? Nein, echt? Ach so. Quatsch. Weiß ich nicht. Moment. Hä? Warte mal. Das ist 5 oder 6? Das ist doch jetzt nur 2 aus 12. Das haben wir doch nur erweitert. Also. Jetzt sind doch immer noch 5, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, dann. Wir haben das doch alles erst besprochen vor allem. Ja, hab ich wieder vergessen. Ich war im Urlaub. Jetzt kommt die Zusatzzahl. Ja, 5 aus 50 und 2 aus 12. Okay, dann jetzt die genau. Eurozahl. Die Zusatzzahl, die habe ich gerade sagen. Eurozahl, Mensch, Dennis. Hast du auch dein Passwort vergessen? Ja. Und? 1. 1, okay, 1. Also, die Euro-Jackpot-Vorhersage für den 15. April 2021 lautet 7, 37, 40, 46, 47 und die Eurozahlen 1 und 8. Kommen wir jetzt wir gehen mal zu Swiss los. Wir sind ja der Podcast für Dach. Ja, für Dach. Ne? Für Dach. Und jetzt gehen wir mal zu Swiss los. Und da ist jetzt die Frage, was machen wir denn da für unsere Freundinnen und Freunde in der Schweiz? Was haben die denn da? Da gibt es ja einige Produkte. Nein, es gibt Swiss Lotto. Ja. Und dann gibt es Euro Millions. Oh ja, das ist die Konkurrenz zu Euro Jackpot. Ja, die Euro Millionen, Konkurrenz zu Euro Jackpot. Ich würde sagen, eins von beiden. Entweder die Swiss Lotto oder Euro Millions. Guck mal, es gibt jetzt 100 Millionen Schweizer Franken im Jackpot bei Euro Millions. Ja. Ich weiß. So, dann machen wir Euro-Millions natürlich, oder? Okay, dann klicken wir das mal an. Und man muss auch da, rate mal, was das System ist. Das System ist 5 aus 50 und 2 aus 12. Ja. Die haben sich angeglichen. Ich habe gerade mal kurz, ja, ich spekuliere ja so ein bisschen, dass die jetzt tatsächlich irgendwann fusionieren. Oh. Denn Euro-Millions ist ja irgendwie so Westeuropa. Ja. Und, der Euro-Jackpot, der ist ja auch so Mittel- und Nordeuropa. Ja. Ne? Euro-Jackpot, das muss ich mal fragen. Ich glaube, war Euro-Jackpot, da war doch auch die Spanier doch auch dabei. Ja, ne? Nee. Ich meine, die sind bei Euro-Millions. Nee, ist beides. Sag ich doch. Euro-Jackpot, Spanien ist auch dabei. Euro-Millions. Hier, Spanien ist ein Gründungsland der Euro-Millionen. Das musst du mal hier den Wikipedia-Artikel aufmachen. Da ist so eine Karte. Ja, ich sehe es gerade. Rechts. Sieht aus wie von der EG damals, ne? Gründungsmitglieder und Beitrittsländer. Die haben auch Beitrittsländer, nämlich Österreich, die Schweiz, Portugal und das ist hier Irland und so. Und Belgien sind Beitrittsländer. Mhm. Und der Euro-Jackpot, der wird nämlich da nicht gespielt. Außer in Spanien, da kann man beide spielen. Ja, aber die Spanier sind Lotto-Paradiesland. Ich meine ja nur dieses, die haben, ja. Ihre fette, wie heißt das Ding? El Gordo. Ja. So, das ist ja... Wo man dann so Anteile kaufen kann. Richtig. Ja, dann gibt es jetzt tatsächlich die Euro-Millions-Vorhersage für den 15.04. Ja, das heißt überall Euro-Millionen, aber in der Schweiz heißt es Euro-Millions. Die legen da Wert drauf. Ja, wegen Sprachregionen. Es ist halt kompliziert. Er bleibt nicht stehen. Er bleibt einfach 46. 46. Hm. Das ist ja fast wie bei der Euro-Jackpot-Vorhersage. 45. Aha. Ich glaube, die Würfel sind auch nicht so gut. 38. Ja, ist alles ähnlich, aber ist ja auch dicht beieinander. Ist ja hatten wir 45 Europa. Schon? Nein. Hatten wir schon. Entschuldigung, hatten wir schon. Ja. Jetzt ist er weggerollt hinterm Rechner. Wieder 45, es darf doch nicht wahr sein. Nee. Jetzt, also, wie kriege ich denn den... Mit dem Glück solltest du ins Casino gehen, Dennis. 26. Ja, das ist neu. So, noch eine Zahl. Hm, 46 hatten wir gerade schon, oder? Ja. Verstehe. Es darf doch nicht wahr sein. War wieder 46. Ich drehe den richtig. Doch einfach. Ja, erfinde doch einfach. 27 hatten wir doch auch gerade. Nee, 26, aber 27 ist okay. Erfinde, wenn du merkst, da kommt immer die gleiche, dann erfinde doch einfach eine neue, sonst verlieren die Leute noch irgendwie den Glauben darin, dass der Würfel irgendwie gut wäre und nicht schief zusammengebaut. Ich will mal anmerken, dieser Würfel hat die geometrische Form eines Golfballes. Der ist nicht dafür ausgelegt, dass er stehen bleibt. Ja, aber der ist anscheinend auf der einen Seite schwerer als auf der anderen, sonst wird's ja gar nicht gehen. Also, was sind jetzt denn jetzt, sag doch mal bitte, du musst auch noch die beiden hier. Die zwei Sterne. Die zwei Sterne ziehen, genau. Sechs. Mhm. Und 12. 6 und 12. So, also kommen wir zu den Euro-Millionen. Da ist unsere, wann wird das gezogen? 19:30 Uhr. Nächste Annahme. Heute? Nee, 19, also am Freitag. Am Freitag? Auch am Freitag, ja, okay. Also auch für den 15. April 2022. 26, 27, 38, 45, 46 und die Sterne sind 6 und die 12. Bevor wir jetzt aber abmoderieren, gibt es was ganz Neues in NDR 1 Niedersachsen mit Michael Thürner im Anycast. Und zwar eine kleine kurze Service-Rubrik. Denn wir wollen uns hier mal anschauen, was denn die Swisslos für ein komischer Verein ist. Also erstmal ist mir aufgefallen bei der Vorbereitung der Sendung, Herr Mohrhardt, dass Swisslos einen CEO hat. Ja? Ja. CEO. Oder, wie man auf Schweizerdeutsch sagen würde, CEO? Geschäftsleiter. Ach so. Geschäftsleiter. Du hast doch gar nicht den richtigen Namen dieser Organisation genannt. Die heißt Swisslos Interkantonale Landeslotterie. Genossenschaft. So. Genossenschaft. Interkantonale Landeslotterie Genossenschaft, so heißt sie. Ach, sehr schön. Genau. Ist eine Genossenschaft, wie, ne, sagt der Name schon, und hat einen Geschäftsleiter, einen CEO, der heißt Roger Fasnacht, auch sehr interessant. Und dann aber einen Verwaltungsrat dabei, und der heißt, der Verwaltungsratspräsident heißt Josef Dittli. Das klingt schon sehr. Alles schon sehr, irgendwie sehr nach der Schweiz. Alles so ein bisschen so leicht daneben. Und jetzt müssen wir mal über den Online-Auftritt sprechen. Das ist halt, das ist alles so ähnlich. Ja, es ist irgendwie, es sieht vom Auftritt her nicht so modern aus wie Lotto Deutschland, würde ich sagen. Aber man sieht schon, dass man da wesentlich liberaler ist. Denn es gibt irgendwie so Art, Jass, das scheint ein Kartenspiel zu sein. Das ist ein Online-Casino. Nee, noch nie. Ich habe es gerade gegoogelt und ich dachte, das wäre vielleicht so, weiß ich nicht, Romy oder so, nur einfach unter schweizer Namen. Aber es ist was Eigenes tatsächlich. Ja, genau. Kommt irgendwie so aus Schweiz, Liechtenstein, da halt da unten irgendwie so. Aber wird auch wohl angeblich im Süden Baden-Württembergs gespielt. Und das kann man da online gegen andere Leute spielen. Ja. Mit Geldeinsatz. Ja, wild. Es gibt sogar Online-Turniere. Ja, vor allem auch Bingo kannst du online spielen dort auf der Webseite, live. Und es sind hier, wie ich, also jetzt kann man auch sehen, hier in der Lobby zum Beispiel, bei den Jass-Stuben, sind gerade hier, sind echt viele Leute, ne, Steve K., Steff 56, Olli Boy, Stoche Bock 90, Rocks Off, Rolf W10, Elia G., Hansi 1948, Miau-Kater, Brumm Brumm 23, Isabel G2 idelt gerade, also die ist zwar drin, aber hat schon länger nichts gemacht. Dann gibt's hier aber auch noch 1-4-TY, Galimero, Tannin, Full House W2, ja. Alpine Chick, Red Diggler, 1 Barolo 1, Heinze 57, Groovti 53, Knurri 123, Der Wind unterstrich 2021, Sausi Bindestrich Karl, Aha unterstrich 2, Norbert-A idelt gerade. Ja, ich Irakna. Kann ich jetzt hier ein Online-Los kaufen hier? Rambo 012. Scheinbar nicht, leider nicht. Grossjock. Bist du jetzt fertig? Andi 28. Ah. Vor allem, weißt Prügel du, was du auch machen Trudi. Kannst? Du kannst ja Sportwetten live machen. Irakna, hatte ich schon, ne? Lena 72. Das ist eine sehr frustrierende Folge heute. Hekaramo. Ich gehe meine Suppe kontrollieren. Tulipes 25. Silvano unterstrich L1. Naturtalent 1. Lorenzli. Kiwi 5. Peti Trüdi. Schlite 6. So, bist du fertig? Nee, nicht ganz. Kommen immer neue. Bobby 33. Oh, Gottes Willen. Zinia 2. Nadamas. So. Am Tisch befinden sich Jan Gisler, Combox 1, Sprack, Lin April, Mega 52, Aha 19, Beko 68, Halten, Aga Pao, Bubu Shelly, Studi 1967, Chris Schur, Kili 18, Roland S25, Winzerin 007, Conny Bindestrich Bach, Lixi H, Raimi 25, Mahe 19, Baltasari, Dagi 88. Oh, bist du fertig? Ich habe noch was erzählt. Ever, Kripo 99, Spätzka. Hey, Moment. Da sind 500 Leute gerade online, Dennis. Wir, Kobus, Maria, Gröckli, Erika unterstrich J1, Guse 73, Robe 8, Silverhorn, Juliana 1, Insetto, Chris Schur, Romy, Maxima, Tom Paar. Ich gucke jetzt einfach die Passion. Unheilig, ist das okay? FHU. Ich mach jetzt mal die Passion an. Turbot. So. Domro. Web.magenta.tv. Zorro 47. Ahmed unterstrich R. So, und mach jetzt mal die Passion an. Sehr gut. Ich bin fertig, Dennis. Ich jetzt nicht. Ich gucke jetzt die Passion. Nein, du kannst doch jetzt nicht die Passion gucken, Mensch. Wir haben hier einen Podcast aufzunehmen. Hier, apropos Fernsehen. Es gibt tatsächlich jeden Samstag in SWR 1, also im Schweizer deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Sender, um 18.40 Uhr, den Samstag-Jass. Da spielen ein Promi gegen zwei andere Leute. Oh, war Urs Fischer da schon mal zu Gast? Das weiß ich nicht. Das können uns ja mal unsere Hörer aus der Schweiz sagen. Aus der Schweiz. Rassist. Und sich danach einen Kaffee-Creme für 8 Franken kaufen. Also das war jetzt die Service-Rubrik, würde ich sagen. Und damit war es das auch heute schon mit folgender Rubrik. NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast. Das ist vielleicht die schlechteste Folge, die wir bisher produziert haben in diesem Podcast. Wieso? Das war aber ich weiß nicht. War da alles ganz gut bisher. Okay. Du warst in der Schweiz, ne? Willst du noch was erzählen? Du warst gerade da. Habe ich in der letzten Sendung schon erzählt, dass ich nach. Stimmt, du warst ja schon so, oh, machst du etwa 4 Wochen Urlaub, Dennis? Ja, vielleicht. Nee, apropos Urlaub, ich war ja noch woanders. Ich war in Ljubljana, in Slowenien. Ja, erzähl mal. Und mittlerweile kann ich tatsächlich Slowenien und die Slowakei auseinanderhalten. Das ist, ich habe was gelernt. Ljubljana ist eine Wunder. Mit den Händen? Und Ljubljana ist eine Wunder. Ist an die Grenze gestellt und die also mit den Händen auseinandergedrückt. Ljubljana ist eine wunderbare Händen Stadt. Gehalten und auseinanderhalten. Ljubljana ist eine wunderbare Stadt. Wenn man das Stadt. Mit den Händen auch machen kann, wenn man das wörtlich nimmt. Das Ljubljana ist eine zwei Bedeutungen. Kann man wörtlich meinen, aber auch bildlich. Ljubljana. Ljubljana ist eine wunderschöne Stadt unten in Slowenien, die relativ simpel per Zug zu erreichen ist. Es fährt direkt ein Eurocity von Frankfurt dahin, für auch wenig Geld tatsächlich. Man kriegt einfach relativ gut immer so Sparpreise und man fährt aber ein bisschen länger, 8 Stunden. Und leider ist das ÖBB-Bordrestaurant nicht das geilste der Welt. So. Und ist auch irgendwann weg, weil es ist ja ein Kurswagen nach Zagreb. Weil es halt 1980er Jahre ist, man fährt ja nach Österreich, wenn man über die Grenze in Österreich fährt, stellen sich die Uhren automatisch 40 Jahre zurück. Das weiß ja keiner. Aber man ist ja einfach konstant in den 80er Jahren in Österreich. Hä, das verstehe ich nicht. Aber die haben doch hier gerade ihr, mit Nightjet und so, sind die doch voll modern, was so Nachtzüge angeht und Revival, oder ist es einfach nur, machen die das, was sie schon immer gemacht haben? Und stören sich einfach nicht an Trends wie Abbau der Daseinsvorsorge. Und deshalb wirken die jetzt moderner, als sie sind. Hä, das verstehe ich nicht. Ich dachte, die sind ganz gut dabei. Und jetzt erzählst du mir hier, dass es alles uralt ist und dass das ÖBB-Restaurant zumacht, weil die Waggons abkoppeln, weil sie Angst haben, dass sie im Ostblock geklaut werden? Also, erstens ist Slowenien Teil von Jugoslawien und das war blockfrei. Also, das ist nicht der Ostblock. Ja, Ostblock heute. Also für moderne Menschen Ostblock. Wien, also Wien ist östlicher als ganz Slowenien. Ja, Wien ist aber Balkan. Ah, okay. Nee, ich wollte dann einfach sagen, das ist gedanklich. Österreich, also der Österreich steckt einfach 40 Jahre in der Vergangenheit. Und deshalb, und macht das vor der, also kann man noch in ganz Österreich was zu essen kaufen? Ja, in Villach wird der Wagen abgekoppelt und dann fährt dann weiter nach Klagenfurt und dann kommt da eine neue Lok dran und der Kurswagen, das sind 3 Kurswagen, fahren dann weiter nach Ljubljana und Zagreb. Und das richtig hier so mit Fenster runter und. Leider nicht, das ist scheiß ÖBB-Rollmaterial. Also eigentlich wäre es wunderschön quasi. Runter, Eurocity-Kurswagen, Fenster runter, einfach dieser ganze Vibe, der fehlt. Nee, es sind halt so Großraumwagen der ÖBB mit durchgesessenen Sitzen und keine Fenster aufgehen, aber Klimaanlage ist kaputt. Das ist die Kategorie Wagenmaterial. Und dann hat noch der eine Wagen gefehlt, den wir reserviert haben. Wir hatten in einem Wagen reserviert, der war nicht da in Frankfurt. Also schreibe ich der ÖBB hier, ich hätte gerne meine 6 Euro Reservierungsentgelt wieder für 2 Sitze. 6 Euro für 2 Sitze. Und dann schreibt mir die ÖBB, so einen seitenlangen Text, das Foto, ja, betriebliche Umstände, schwierig, manchmal geht's halt nicht, bla bla bla. Hier ist ein Gutschein. Und ich frage mich, ich will keinen Gutschein, ihr habt meine Leistung nicht erbracht, ich möchte Geld. Also habe ich geantwortet, hier auf Hinweis auf ihre eigenen AGBs, dass es Geld gibt. Das hätte gerne bitte überwiesen. Sonst weise ich mein Kreditkartenunternehmen an, wegen Nichtleistung ein Chargeback auszulösen. Lass mich doch nicht. Ein was? Ein Chargeback. Was ist das denn? Nein, du kannst Kreditkartenzahlungen stornieren lassen. Weiß ich. Genau, und das ist ein Chargeback. Und dafür gibt es bestimmte Gründe, was du es machen kannst. Und einer ist davon Nichtleistung. Und das habe ich mal reingeschrieben und dann sollen sie mich verklagen, meinetwegen. Sie kommen nicht weit, weil das akzeptieren sie. Also bevor du Kreditkartenzahlungen akzeptierst, also wenn du Kreditkartenzahlungen annehmen möchtest, musst du dich diesen Regeln unterwerfen. Und das heißt, sie haben klar die Leistung nicht erbracht, der reservierte Platz war nicht da, deswegen kriege ich das Geld wieder. So. Aber bist du sicher, dass sie jetzt nicht einfach deinen Account da bei dir einfach löschen? und dich blockieren und alle IP-Adressen, die aus deiner Nähe kommen. Du meinst einfach so wie die Franz. Du meinst, die ÖBB hätte. Soll ich Angst haben, dass die ÖBB mich ghostet? Ja, so wie die französische Bahngesellschaft. Ja, die Franzosen sind nochmal komischer. Nee, mach ich keine Sorgen. Im Zweifel weiß ich nicht. Klaue ich der ÖBB irgendwas und dann sind wir auch quitt. So bei nächster Gelegenheit. Du warst jetzt aber in Ljubljana. Ljubljana. Genau. Laibach für die Menschen, die schon länger auf der Welt sind. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber du hast es jetzt einfach wieder, ne, ist klar, ne, ist gut, okay. So, und das, du sagst, ist schön. Ist wunderschön. Erstens, sie haben Drachen im Wappen, das heißt auch überall sind Drachen zu sehen. Es gibt auch eine wunderschöne Drachenbrücke. Es ist in einem, da gibt es einen Architekten, einen slowenischen, der hat diese Stadt im Anfang des 19. Jahrhunderts, nee, 20. Jahrhundert, also bei 1900 irgendwas ist Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Wunderschön in so einem schönen Stil aufgebaut. Ich habe keine Ahnung, dieses neoklassistische Gedöns, glaube ich, oder so. Ist nicht schöne Ecken hier. Ist hübsch, genau. Genau, ja. Alles fußläufig, es gibt einen wunderschönen großen Park, es gibt ein nettes kleines Schloss auf diesem Hügel oben drauf. Sehr viel Kultur, absolut so viel Kultur. Also ich habe, glaube ich, 5 Theater am Ende gezählt, meine ich. Das liegt vielleicht daran, dass sonst in Slowenien nichts ist und deswegen alle in Ljubljana sind. Eine Universitätsstadt, sehr viele junge Leute, sehr gutes Essen. Ich habe sehr gut Slowenisch auf vegan gegessen. Und ich war noch in Postjana. Postjana oder wie die deutsche Wikipedia schreibt, Sekunde. Und zwar Adelsberg. Wer hat das auch? Auf jeden Fall gibt es dort eine wunderschöne Höhle, die man da besichtigen gehen kann. Man fährt da mit einer süßen Bahn runter, wird dann so eine Stunde da durch die Höhlen geführt oder durch diese Höhle. Ultra beeindruckend. Lohnt sich absolut total. Und insgesamt einfach ein wunderschönes Land. Einfach mit dem Zug da unterwegs zu sein, super. Lohnt sich. Aber du hast, was mich ein bisschen, wir haben schon neulich mal drüber gesprochen, so ein bisschen, was mich irritiert hat, ist, dass, also die, ich hätte jetzt gedacht, das wäre da alles so schon recht günstig, sag ich mal. Wenn man da essen geht, dann kann man da auf die Kacke hauen, wenn man sozusagen deutsches Euro-Einkommen mitbringt. Ist aber gar nicht so, ne? Ist irgendwie schon einigermaßen teuer, ne? Es ist so etwas knapp unter Berliner Niveau. Also wir haben jetzt für gute Cocktails. Ja, das finde ich, das ist echt, das ist echt krass. Also ja. Ich hätte halt eher gesagt, das wäre halt schon, weißt du, also nach Zagreb ist ja auch nicht weit. Weißt ja, du? Aber Österreich ist näher. Ein Gedanke. Österreich ist näher. Ja, okay. Also es ist tatsächlich, wenn Deutsch gesprochen wurde, war es in diesem fürchterlichen Österreichisch. Mhm. Das geht halt wie Messer durch Herzen, dieser Klang. Und man schämt sich instantan einfach für den Dachraum, so insgesamt. Obwohl wir ja der Dach-Podcast sind. Ja, oder? Aber jede Familie hat auch schwarze Schafe. So. Und, nee, aber das ist, man merkt es halt ein bisschen. Und Ljubljana ist halt einfach die Hauptstadt. Ist ein bisschen, aber es ist trotzdem, ich finde immer noch trotzdem angenehm. Wir haben jetzt für ein wunderschönes Hotel wenig Geld bezahlt. Es gab okayes Frühstück. Was inklusive war, also mehr als okayes Frühstück. Wir haben lecker gegessen. Wir haben natürlich ist dummerweise in so veganen Hipster-Restaurants, das ist immer ein bisschen teurer. Aber ich glaube, wenn man mal von dieser Hauptstraße, touristischen Hauptstraße weggeht und einfach lokal isst, dann wird das preiswerter sein. Supermärkte deutlich preiswerter. Also zum Beispiel, was ich mitgebracht habe, waren halt so Waffelröllchen. Das waren so 250 Gramm Waffelröllchen. Das sind die, kennst du diese Gebäckmischungen, diese Konferenzmischung? Da gibt's Da gibt's auch diese, so eine Waffel, so eine runde Waffel oder so eine runde Röhrchen, da drin ist so eine Haselnussfüllung. Ja, kenne ich. Genau, und das gibt's auch in länglich und das waren die ganze Packung, 250 Gramm. Weißt du, wie viel? 99 Cent. Ja, das ist okay. Ja. So. Das ist okay. Ich guck gerade mal, nach dem Big Mac Index, aber der wird leider nur für die ganze Eurozone ausgeschmissen. Ah, ich habe nicht bei McDonald's geguckt, die Preise. Wir werden an einem vorbeigegangen. Ich habe nur auf die Karte geguckt und es war eher so, sagen wir es mal so, vegan ist da noch nicht angekommen bei McDonald's in Slowenien. Ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwas finde. Nee, die machen echt tatsächlich nur Euro. Das ist ja ein bisschen bekloppt. Ja. Also kann man ja mal hier auf McDonalds.si gehen. Gucken wir doch mal, was die Webseite sagt. So, gucken wir mal hier, den so hier, Big Mac. Generous Drag. Nee, warte, wo ist denn der Big Mac? Ich sehe den nicht. Da, Big Mac. Gibt es da einen Preis auf der Webseite? Nee, gibt's nicht. Ja, okay. Und auch hier McDelivery. Gucken wir doch mal mit McDelivery. Ja, aber das kannst du nicht vergleichen. Das ist ja immer teurer als im Restaurant. Ah, okay. Nee, das geht gerade auch irgendwie nicht. Na, egal. Aber ja, das ist, Slowenien lohnt sich einfach total. Ist ein wunderschönes Land. Frühling, perfektes Wetter. Man konnte viel spazieren gehen. Einfach machen. So. Auch allgemein, ich möchte da in der Ecke ein bisschen mehr mich bewegen. So, ich möchte einfach auch wirklich wieder mit so wirklich runtergekommenen Zügen mit Fenster auf, möchte ich einfach so ein bisschen noch diesen Vibe haben von grenzenloser Freiheit im Zug. Also auch mal wieder nach Wien fahren, willst du sagen? Ja, Wien ist schön, aber quasi Wien als Tor zum Balkan. Ja, ich wollte halt jetzt auch Wien einfach nur ein bisschen herabwürdigen und beleidigen und das Wagenmaterial und alles. Kannst du dir, also was mich so ein bisschen, ich meine, du bist ja mal viel mit dem Zug unterwegs, finde ich auch ganz geil, aber und so gerade mit dem Zug durch Osteuropa oder durch die blockfreie, durch die, ne, weißt du, auch alles cool, finde ich auch alles, deshalb ärgere ich mich auch tatsächlich ein bisschen, dass Union nicht in der Conference League weitergekommen ist und sich noch gegen irgendeinen so geilen osteuropäischen oder auch so einen Balkanverein gespielt hat, ja, wo man dann mit dem Zug hätte hinreisen können. Ja. Irgendwie. Das wäre geil gewesen, irgendwie. So als Abenteuer. Kasachstan. Aber, ja gut. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber, was ich sagen will, ist, was ist denn so das Freakigste? Also früher war das ja total verbreitet, auch weite Strecken mit dem Zug zu fahren. Es gab ja auch schon ganz, ganz früher, ganz wo noch gar nicht so viele Züge gefahren sind, konnte man ja auch schon von Frankfurt regelmäßig zum Beispiel nach Athen fahren mit dem, ja, Zug oder so. Ja. So, das gibt's ja irgendwie gar nicht mehr so richtig in der Art. Was wäre denn mal so ein krasses Zugabenteuer, auf das du Bock hättest? Also Transsibirische Eisenbahn ist natürlich der absurdeste. Also es gibt halt diese Strecke quasi von unten Portugal bis nach Nordkorea. Das ist quasi eine Zugstrecke, das ist die längste der Welt. Mit sehr viel Umsteigen, aber es ist sehr lang. Aber das geht doch weiter. Du kannst doch von Moskau bis nach Südchina fahren. Ja, ja, und du kannst auch weiter nach Nordkorea. Du kannst weiter nach, ich meine auch nach Singapur mit dem Zug. Nordkorea ist doch nördlich von China. Oder? Nee. Gibt da so eine Ecke, wo man quasi durch Russland, quasi, man muss gar nicht durch China fahren, sondern kann dann durch Russland, egal. Jedenfalls, was ich jetzt gesehen habe, ist, es gibt einen Nachtzug von. Okay, stimmt, du hast völlig recht, das ist ja einfach daneben. Ja. Es gibt einen Nachtzug von Sofia nach Istanbul. Und ich glaube, Istanbul ist wahrscheinlich eine Stadt, die sich total lohnt. Einfach, ja. So. Und deswegen würde ich gerne, glaube ich, nochmal mit dem Nachts, also quasi mit dem Zug runter nach Istanbul. Ja, das klingt cool. So. Das klingt auf jeden Fall gut. Aber so viel nach Istanbul, so weit ist das, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, tatsächlich nicht. Das ist halt eine Nachtzugverbindung. Das heißt, du steigst da abends rein und kommst dann früh an. Das sind ja nur so 400 Kilometer oder so, meine ich. 500 meine ich, findest du es. Oder so. Genau. Nee, es ist gar nicht weit. Istanbul ist nicht so weit weg insgesamt am Ende. Also bis aber ich meine jetzt, ja, das ist halt sozusagen eine Nachtzug, 500 Kilometer, das kann man ja eigentlich. Ja. Okay. Aber genau, ja, und du kannst halt mit dem Nachtzug nach Budapest und dann tagsüber kannst du halt von Budapest nach Sofia schaffen. Also kannst du es in 2 Tagen mit dem Zug nach Istanbul schaffen, wenn du es möchtest. Was trinkt man denn in Bulgarien so als Nationalgetränk? Hochprozentiges? Ja, aber was? Das ist ja klar. Es gibt ja irgendjemand, also jedes Land hat ja immer irgendwas Hochprozentiges. Schnaps. Bulgarien, Schnaps. Ja, wahrscheinlich irgendwie vielleicht so Slivovitz oder so. Irgend so eine Ab. Das wird ja eigentlich. Raki. Achso, Rakia, ja. Rakia. Das ist halt, wollte ich gerade sagen. Raki, das ist halt wie der Raki in der Türkei. Das ist ja dasselbe. Das ist ja nicht Slivovitz-Land, sondern schon Raki-Land. Ja, das ist Anis-Schnaps oder was? Ja, so. Ja. So, was ist der Unterschied? Nee, einfach nur Obstbrand. Vergorene Früchte heißt es hier. Mhm. So, der türkische Raki, der bulgarische Mastika und der griechische Uso werden zur Aromatisierung nochmal mit Anissamen destilliert. Die in Deutschland bekannteste Art ist der Zwetschgenrakia der Slivovitz. Ach so, das ist quasi, der Slivovitz ist eine Untervariante, also sozusagen, okay. Ja, man lernt ja nie aus. Hier, ich bin sehr gut beim bulgarischen Radio gerade, beim Auslandsversion auf Deutsch, Sendung auf Deutsch. Ja. Und da ist ein schöner Artikel, was man über Rakia wissen möchte. Und der letzte Satz ist, Rakia Connecting People. Eine Referenz. Oh Gott. Einfach, da gibt mir mein Herz auf. Right? Einfach mein Herz auf. Also einfach, wenn du, einfach so eine Referenz, so alt. Ach, ja, bitte. Vielleicht wirst du dich noch erinnern, dass ich dir vor einem Jahr, oh, vielleicht ist es auch schon zwei Jahre her, mal so ganz viele verstörende Nordkorea-Dokumentationen geschickt habe. Ja. Da war ich in so, hatte ich so ein paar Nordkorea-Wochen auf YouTube. Und unter anderem so ein Typ von Vice. Ja. So ein koksender Proll-Ami, ich habe den Namen schon vergessen, haben wir auch bestimmt hier besprochen. Davon gibt es auch gleich 30 halt nach, bei Vice. Ja, aber das ist halt einer, also der ist halt dann nach Nordkorea und hat da überall illegal gefilmt. Ja. Und irgendwie ist er zwei- oder dreimal dahin und dem ist dann auch irgendwie mitgeteilt worden, so ja, wir wissen, warum du hier bist und ja. So. Und deshalb darfst du jetzt nicht mehr zu den Sehenswürdigkeiten. Und dann hat er sich da irgendwie mit den Aufsehern und den Geheimdienstlern, hat er einfach Karaoke gesungen eine Nacht und sich komplett zugesoffen. Und dann waren die irgendwie beste Freunde und dann durfte er wieder überall hin. Ah. So, warte jedenfalls kurz, ist der halt... Ja? Warte kurz, ich muss kurz die Suppe, mach ich nur aus, den Herd. Ja, ja, kümmere dich um die Suppe. Ich kann ja noch mal kurz gucken, wer alles bei Yas online ist, falls das jemand interessiert. Ich guck mal, wer in der Lobby... Freunde kann man ja auch haben. Nee, guck mal. Also Lobby. Kobus... Schlüsselblume, Dani 257, Reltem, Cambonara 25, Roland unterstrich 14, Terifra 123, Bach Neuenauge, Chrissy 01, so. Naturtalent 1, bin wieder da. Andi 28. Die Suppe ist nicht angebrannt. Okay, sehr gut. Und da gibt es jedenfalls eine dieser Dokus mit dem Typen. Da will der halt nach Nordkorea fahren und fährt halt mit der Transip. Ja. Und die fangen natürlich auch an der Transip an, schon so ein bisschen zu filmen. Und ich glaube, die ersten 10 Minuten dieser 30-Minuten-Doku bestehen darin, wie die da hinfahren mit dem Zug. Oder, genau, die fahren an den Rand nach Nordkorea, wollen aber auch in Russland, weil Nordkorea so eine bestimmte Einheit hat, den Namen habe ich schon vergessen, ich glaube im Wirtschaftsministerium oder im Geheimdienstministerium oder so, die halt Auslandsgeschäft betreibt, wo halt einfach nur harte Währung eingeworben wird. Ja. Und die fällen unter anderem in Ostrussland Bäume und machen halt so Baumbewirtschaftung und so. Und da werden dann auch nordkoreanische Arbeiter hin entsandt, für mehrere Jahre müssen sie sich verpflichten und haben irgendwie nach zwei Jahren dürfen die mal irgendwie 10 Tage nach Hause in Urlaub machen oder so. Auch so völlig, völlig geisteskrank. Und mit den Leuten quatschen sie dann in Russland im Wald und fahren halt erstmal mit der Transip da irgendwie ganz hinten hin und saufen sich natürlich komplett zu, ja, auf der Fahrt, weil es halt weiß. Und geraten auch mit irgendwelchen Russen aneinander und streiten sich und prügeln sich dann doch nicht, sondern trinken einfach nur noch mehr Wodka. Da musste ich gerade denken, das wäre so ein Zugabenteuer, dass ich irgendwie einigermaßen, also ich kann verstehen, dass man das romantisch findet, aber selber erleben möchte ich es nicht. Ja, es gibt, also es gab vor Jahren so Train-Nerds, die sind einfach tatsächlich rübergefahren. Und sehr zur Verwunderung der Grenzbeamten bei Nordkorea, die haben halt noch nie so richtig Westeuropäer da, die einfach da plötzlich stehen, einfach mit dem Zug rübergefahren sind. Und die wurden einfach durchgelassen, weil spricht ja nichts dagegen, sie haben ja ausreichendes Visa, also durch. Nee, die haben vor Ort noch Visa beantragt tatsächlich. Haben sie bekommen, sie durften durchfahren. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr tatsächlich. Das waren einmal und dann nie wieder. Ja, aber jetzt gibt es ja auch irgendwie mehr Sanktionen und so, ne? Das war ja vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht so. Genau. Und ich glaube, das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass die das noch machen, aber wahrscheinlich musst du dann erstmal irgendwie zwangsweise in so ein Hotel oder so, bis die dir Bewacher zugeteilt haben. Ja. Ja, aber es ist schon ganz lustig. Es gibt auch sehr, wer sich für Nordkorea interessiert, dem sei auch Google Maps empfohlen. Da kann man sich mal so Rezensionen aller möglichen Lokale in Pyongyang anschauen. Habe ich auch eine Zeit lang viel gemacht. Ich habe schon echt richtig viel Zeit im Internet vertrödelt in meinem Leben, muss ich sagen. So, fährst du, steht noch sonst was an? Hast du irgendwie noch mehr Reisen vor jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt in nächster Zeit vielleicht ein bisschen vermehrt wieder Deutschland. Aber mal schauen. Jetzt kommt Sommer und da wird halt gerade der Süden Europas einfach anstrengend. Ja, aber ich meine, du kannst ja auch mal mit der Bahn nach Schweden fahren oder so. Das ist tatsächlich eher die Richtung, die ich im Sommer vielleicht anpeilen möchte. Ich würde gerne tatsächlich die baltischen Länder besuchen und dann mit der Fähre rüber nach Helsinki. Das ist aber, glaube ich, teuer. Die Fähre ist immer arschteuer. Ja. Ja, es geht. Es gibt auch ein paar Fähren. Und zum Beispiel hatte ich auch im Blick, eine von Barcelona nach Rom mit der Fähre das zu machen. Das gibt es eine. Okay. Das war ein Huni. Für fast, weiß ich nicht, das sind fast 24 Stunden Fahrt tatsächlich. Ja, okay, pass auf. Aber Kabine. Also sagen wir so. Aber Kabine halt. Also eigene Kabine und so. Ja, aber guck mal. Sagen wir so. Kann ich verstehen, dass du sagst, das ist doch voll okay, ein Huni. Ja. Huni würde ich wahrscheinlich auch zahlen. Aber bei mir müssen es dann gleich 4 Hunis sein. Und dann ist halt schon wieder teuer. Ach so, nee, das war. Weißt du, was ich meine? Naja, aber das reine Fahrticket waren 30 und 70 Euro war der Kabinenzuschlag. Das war so, das konntest du aufteilen. Das heißt, wenn du die Kabine zu zweit nutzt. Ja, aber trotzdem kostet die Fahrt dann halt 250 Euro. Das stimmt. Oder so. Ja. Ja. Aber fahren wir mal mit Barcelona rum mit dem Auto. Auch nicht geil. Nee, das würde ich auch nie machen. Ja. Also, ich meine, dann muss man halt irgendwie hinfliegen oder mit der Bahn hin oder so, aber dann nicht mit der Fähre nach Rom. Weil also, geht's noch? Dennis, es gibt andere wichtige Sachen, die wir besprechen müssen diese Woche noch. Sie da wären? Kennst du noch den Namen von Verona Poths Sohn? Oh, Verona. Ich hatte gehofft, du fragst. Kennst du den? Die hat doch auch diesen Mann geheiratet. Der irgendwie, war der nicht im MP3-Player-Business oder so? Die hatte so eine Computerfirma. Silvio? Nee, Silvio. Nee, nicht Silvio, siehst du ja nicht. Das war so ein blonder Schmieriger. Ich glaube, Silvio. Nein, der ist ja Quatsch. Na, wie heißt er denn? Google doch mal, wie der so, achso, Sohn meinst du? Nee, Sohn heißt auch nicht Silvio. Wie heißt denn der Vater nochmal? Warte, ich guck mal. Warte mal. Franjo! Franjo, genau, so. Ah. Franjo. Und der Sohn heißt San Diego. Ja. Ist das der Ort der Zeugung? Ich glaube, das hat sie damals offen gelassen. Ach so. Ich glaube, das hat sie damals offen gelassen. Er heißt auf jeden Fall San Diego. Und der ist 18 Jahre alt mittlerweile, also schon, ne, die Zeit vergeht ja, man wird ja nicht jünger. Und er hat einen großen Traum. Er möchte Golfprofi werden. Du warst wieder auf Instagram. Nichts Langweiligeres kann man sich vorstellen, als Golfprofi zu werden. Aber es ist der große Traum von Verona Poths Sohn, dem 18-jährigen San Diego Poth. Handicap 3,2. Was heißt schlecht. Handicap überhaupt? Da muss man mal nicht erklären. Also ich kann das auch nur grob. Ich bin ja kein Golfer. Ich kann das nur grob. Also das kommt noch. Das kommt noch. Eigentlich ist Golf ein Sport, der sehr fair ist, weil jeder gegen jeden spielen kann und jedes Spiel immer spannend ist. Du sagst, ja. Hä? Aber wenn ich gegen Tiger Woods spiele, dann ist er völliger Quatsch. Der ist doch viel besser als ich. Ja, ist er. Aber jeder Spieler bekommt ein Handicap danach, wie gut oder wie schlecht er ist. Und das wird sozusagen an Punkten draufgerechnet, wenn du so willst. Oder davon abgezogen oder so. Nee, muss davon abgezogen werden. Und dann, es geht ja darum, die wenigsten Schläge zu haben. Ja. Wenn du um den Golfkurs gehst. So. Und das Handicap bemisst sich jetzt, sagen wir mal, du hast ja, also, es gibt ja so Löcher, die haben, da ist ein paar 3, 4, 5 oder so. Und wenn du die halt immer mit der vorgegebenen Anzahl spielst, dann bist du ja bei Paar. Das wäre dann sozusagen irgendwie Handicap 0, glaube ich. Wenn du das auf Dauer machst. Ja. Und wenn du halt irgendwie leicht drüber bist, ist das Handicap halt ein bisschen höher. Okay. Wenn du grundsätzlich 10 Schläge mehr brauchst, als für so einen Kurs vorgesehen, kriegst du Handicap 10. Und dann wird das halt nachher abgezogen von deiner Gesamtpunktzahl. Aha. Und bei dem, der im Durchschnitt immer nur 3 Schläge mehr hat auf so einem 18-Loch-Kurs, der hat dann halt Handicap 3 und dann werden bei dem 3 nur abgezogen. Also bist du quasi 7 Schläge gegenüber dem Typen im Vorteil, weil das so aus in letzter Zeit, also die Einzelheiten kenne ich nicht, also ganz grob müsste das aber ungefähr hinkommen. Sodass man immer irgendwie sich vergleichen kann und gegeneinander spielen kann und der eine auch gewinnen kann, auch wenn man mehr Schläge braucht als der andere. Ja. Verständlich? Nein. Okay. Ich bin gerade fasziniert. Du hast das wichtigste Detail vergessen, finde ich. Was denn? Seit Juli 2020 betreibt ihr zusammen mit ihrem Sohn San Diego den Podcast Podcast. Oh Gott, das wusste ich nicht. Bei eigentlich wollte Audio ich nur was ganz Now. Anderes sagen. Oh Gott. unserem Schwester-Network. Ja. Wann werden wir eigentlich hier Spotify-Exclusive, Dennis? Haben da jetzt die Verhandlungen stattgefunden? Ach, das darf ich gar nicht sagen. Ja. Oh Gott. Jedenfalls, Franjus und Verona Sohn, San Diego, 18 Jahre alt, Handicap 3,2, ist deshalb auf einem Sportinternat, weil er eben Golfprofi werden möchte und er wurde für 6 Wochen vom Training suspendiert. Kannst du dir das vorstellen? Was hat er gemacht? Gesoffen? Er ist ein Schlingel. Er ist ein Böser. Während eines Turniers ist er gemeinsam mit ein paar anderen Schülern, hat er unerlaubt das Hotel in Tampa verlassen und ist in ein Burger-Restaurant gegangen, um dort einzukehren. Kannst du dir das vorstellen? Was ich ja da faszinierend finde, ist, dass hier San Diego Pot auf seinem Instagram-Account einfach knallhart Getty-Bilder von sich selber klaut. Die sind mit Getty-Wassermarke. Hat er einfach hochgeladen. Die sind Bilder von sich, die scheinbar bei Getty eingestellt sind und die hat er mit Wassermarke einfach hochgeladen. Ja, vielleicht hat er sie auch gekauft. Ja, dann kaufst du ja ohne Wassermarke. Vielleicht ist er halt ein bisschen dumm. Nein, der ist doch der Sohn von Verona Poth, der kann doch nicht. Seine Mutter hat jedenfalls zur Bild-Zeitung gesagt, selbstverständlich hätte sie Verständnis dafür, dass 1300 Schüler jetzt nicht alle machen können, was sie sollen. Die Entscheidung fand sie aber sehr streng. Und abschließend teilt sie mit, dass sie froh sei. Zitat, ich bin froh, dass San Diego kein Streber ist, sondern Ecken und Kanten hat. Ja. Echte Mutterliebe. Ja. Hauptsache der Bengel ist kein Streber. Da ist auch völlig egal, dass er Golfprofi werden will. Ja, aber du weißt gar nicht, so viel Geld ist im Golf. Es macht schon Sinn, das zu tun. Weißt du, du musst ja irgendwo herkommen. Sky versendet ja quasi, das ist ja schön, wenn du ja so Sky kaufst. Da gibt es ja de facto dann nur 2 Sportarten, weswegen man sich Sky ja kauft. Fußball und Formel 1. Das Problem ist nur, das ist nicht immer. Und statt ein Testbild zu senden, sendet Sky Golf. Und zwar absurde Mängel an Golf. Das stimmt. Ja. Da ich kommt hatte, das Geld ich her. Hatte, als ich angefangen habe zu studieren, gab es bei Sky, war das noch damals Premiere eigentlich? Wann haben die sich umbenannt? 2004? Ja, da war schon Sky. Ich guck mal. Jedenfalls gab es da noch das Studentenabo. Oh. Studentenabo bedeutete, egal was du gebucht hast, alles kostet die Hälfte. Geil, ne? Ja, das ist geil. Warum ist das heute nicht mehr? Warum bin ich kein Student? Keine Ahnung. 2009. Ich glaub, das galt dann auch für 2009. Dann war es noch Premiere. Guck an. Aber es waren die goldenen Zeiten. Es war Premiere. Es ist noch die großen, die Nachwirkungen der Kirchinsolvenz. Auch ein Gigant der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Auch mit Gerd also Schröder wieder echt live. Wir haben echt, ja. Hast du jetzt eigentlich in der Zwischenzeit mal 11 Leben gehört? Nein. Den Uli Hoeneß Podcast. Machst du unbedingt machen. Da geht es nämlich auch viel um Leo Kirch und die Fernsehrechte und so. Ah. Damals habe ich, glaube ich, für 25 oder 30 Euro alles gehabt. Alles. Einmal alles. Ja. Geil, oder? Ja, das waren goldene Zeiten. Ich hab's auch mit D-Box. So. Nee, das D-Box war schon viel älter. Ja? Es gab ja ganz früher gab es ja auch DF1. Kannst du dich daran noch erinnern? Nee, das habe ich nur gelesen auf der Wikipedia-Seite. So. So. Da habe ich auch immer Golf geguckt und bin da, dabei kann man gut einschlafen, so mittags, nachmittags. Es gab mal ein, wenn nichts lief, hab ich halt Golf angemacht. Es gab mal ein Sportprogramm. DSF Golf. Ja, das kann aber sein, dass das, ja, weiß ich gar nicht, wo das dann. Na, auf DF1. Also da kann ich mich nicht erinnern. Ja, DF1, da kenne ich mich ja nicht aus, hatte ich ja nie. Das war auch, glaube ich, schon tot, als bevor ich irgendwie mich selber irgendwie ermächtigen konnte, solche Dinge anzuschaffen. Ja. 99 hat DF1 aufgehört zu existieren. Ja, nee. Da war ich ja erst 11. Wirklich? Da war ich wirklich erst 11. Warum lachst du denn jetzt so blöd? Weiß ich nicht. So. Du bist auch schon 30, Dennis. Ey, nicht auffallend werden. So. Und dazu kann man sehr gut einschlafen, weil der Kommentar ja immer sehr ruhig ist. Und dann, und dann hört man im Hintergrund immer, klatschen sie mal. Sehr schön zum Einschlafen. Ich mag das. Ansonsten finde ich Golf aber albern. Dennis, du hast mir jetzt schon sehr prätentiös neulich wieder geschrieben. Anderes Thema. Ich springe wild. Hast du nicht geguckt? Weil ich habe ja kein Netflix. Ich wollte doch schreiben. Ich gucke nur Arte, wollte ich noch dahinter schreiben. Ja. Du Pauschaltourist. Ich habe kein Netflix, kann mir nicht leisten oder was. Also, da gibt es eine Serie und die ist natürlich schon viel besprochen. Wir sind unter den deutschen Podcasts, will ich mal sagen, sind wir das Instagram Reel. Ja. Bei uns kommen die Trends auch immer so ein paar Monate später an, aber Boomer schwören drauf. Schöne Grüße nach Zürich. Und da gibt's eine tolle Serie oder Sendung, Spielshow eigentlich, Is It Cake? Hast du davon gehört? Nein. Davon hast du nicht gehört? Nee, noch nie. Du hast, als ich das erste Mal, dass du davon erwähnt, also was du mir geschrieben hast, hab ich's gegoogelt und dachte mir so, oh, das ist einer dieser Kochsendungen. Also dieser wettbewerbativen Kochsendung. Ja, aber es ist was richtig geil. Es ist eine geile Kochsendung. Es ist eine wirklich geile Kochsendung. Ach, okay. Ja, weil, glaube ich dir. Das sind einfach, also pass mal auf. Da sind, sagen wir mal, du bist Kandidat, Dennis. Dann gehst du da hin. Ja. Und dann kriegst du eine Aufgabe zugeteilt. Zum Beispiel Handtaschen. Mhm. Und dann sind da so ein paar Handtaschen. Und dann musst du eine Handtasche backen. Ja. Die muss aussehen, das muss ein Kuchen sein, muss aussehen wie eine Handtasche. Und später kommen sozusagen die anderen Kandidaten, dürfen tippen aus 5 verschiedenen Handtaschen, hier stehen, was ist der Kuchen? Und wenn du nicht entdeckt bist, bist du eine Runde weiter. Ah, ja, okay, verstehe. Und wenn du am Ende sozusagen als Einziger, also es gibt noch, es gibt ja, wenn du als Einziger nicht erkannt wurdest, dann kommst du direkt ins Finale, aber dann gibt's auch noch so ein Is it Cake-Off, so eine Art, so ein Zwischending. Und am Ende kannst du halt dann, wenn du gewonnen hast, kriegst du gleich $5,000 und du kannst es aber nochmal verdoppeln, indem du dir nochmal Geldbündel präsentiert werden oder eine Tasche mit Geld drin, aber eine davon ist halt der Kuchen. Da ist wieder Kuchen, der so aussieht wie Geld. Und wenn du das rauskriegst, dann kriegst du auch nochmal. Also du stehst, die stehen alles ein paar Meter weg, dann wird's verdoppelt. Okay, verstehe. So, und jetzt versetz dich mal zurück in deine Kindheit, als du mit großen Augen im RTL-Vormittagsprogramm Familienduell und der Preis ist heiß geschaut hast. Ja, eher in den Osterferien. Eher Familienduell als der Preis ist heiß, das war ein bisschen vor meiner Zeit. Und geh aufs Ganze wahrgenommen, ja. Abends im Vorabendprogramm. Ja, Kabel so. 1. Es gibt hier 16:45 oder so. Es gibt hier Menschen in diesem Haushalt. Das ist den habe ich das ja, habe ich ja auch das Geh auf Ganze Revival und so gezeigt, ja. Und so, ne, fanden die auch alle ganz cool eigentlich, aber richtig gefesselt sind die tatsächlich von dieser Netflix Sendung. Die haben jetzt echt die letzten Abende nur gesagt, ey, lass mal noch eine Folge ist es Kuchen schauen. Okay. Das spricht jetzt nicht für die Sendung, ehrlich gesagt. Findest du? Wieso? Na, ich wie, dann wieso, was ist das denn? Nur weil Kinder das mögen? Was ist denn das für ein Scheiß? Du mochtest als Kind, geh aufs Ganze auch. Das stimmt. Und jetzt? Ja, ist doch immer noch geil. Ja. Die sind einfach diese Menschen. sind einfach überhaupt nicht verdorben von der Welt. Na gut. Und sehen noch das reine Schöne. Ich werde... Also sehr zu empfehlen. Okay, ich werde mir eine VHS-Kopie besorgen, dieser Sendung. Ja, ja. Müssen wir mal angucken. Und ich glaube, es ist Folge 2 oder 3, so genau weiß ich es nicht mehr, da werden Fischerhüte gebacken. Aber Buckethead dann im Englischen oder was? Das ist ja eher so ein europäisches Ding. Nö, das, ach, europäisches Ding, sag mal. Das ist doch irgendwie schon seit einem Jahr tragen das doch wieder junge Leute. Schon länger, alter Mann, aber ich dachte nur im europäischen Raum. Ja, aber nicht, ich meine, nee, stopp mal, ich meine jetzt ironisch ja schon ewig, auch Jugendliche, aber so seit einem Jahr ist das wieder Ding wieder Mainstream. Das ist jetzt, werden auch so, also so Leute, die ihre Outfits ernst nehmen, tragen das jetzt auch. Ich bin gerade hier bei Welt Iconist. Darum lieben jetzt alle den knauschigen Anglerhut von 2019 tatsächlich. Und das sind dann so. Ja, aber das war ja, wir lieben jetzt 2019, lieben wir den Anglerhut so, weil, weiß nicht, so Pete Davidson Anglerhüte trägt. Ja. Ja, aber das, davon rede ich nicht. Ich rede von so Leuten, die so wirklich sich zu ernst nehmen in allen Belangen. Ja, da ist es angekommen. Ja, ich war ja mal in hier nicht Davos, sondern die andere reiche Stadt da in der Schweiz. Was denn neben Davos? Davies? Nee. Davies. Davos, Davies, da war's. Nee, wie heißt denn hier? Da warum's? Warte. Da wieso's? Warte. Ich google mal Karte. Ich meine natürlich... Daily Vegan. Du weißt, dass ich den Witz erst wirklich 10 Minuten zu spät gekauft habe mit Daily Vegan. Echt? Wirklich? Ja. Ich dachte, ehrlich, du hast die ganze Zeit mitgespielt. Nein. War komplett ahnungslos. St. Moritz. Ja, okay, kenne ich. Ich habe es, glaube ich, erst wirklich zum Ende gerafft. St. Moritz. Und da habe ich tatsächlich in einem Prada-Laden einen Prada-Fischerhut gesehen. Und ich hatte zu dem Moment gerade nur ein paar Euro an der Tasche, sonst hätte ich mir den gekauft. Ja, genau. Da kauft man ja auch mal schön Prada-Fischerhut für irgendwie 300 Franken oder so. Wenn es nur 300 Franken gewesen wäre, hätte ich gekauft. Das ist Wahnsinn, was war mehr? So, pass mal auf, apropos Urlaub, ne? Ostern steht an, Ostern, das große Osterfest. Heute Karfreitag, RIP in Peace, Jesus. Fallen wir eigentlich unter das Verjüngungsverbot, dieser Podcast? Tanzverbot, ne? Also. Naja, auch allgemein, es ist heute der Tag der Stille und so, überhaupt. Und Einkehr. Ach, wo kehren wir denn nur ein? In die Kneipe. Eine unendliche... Das ist total schlimm. Nee, die Leute können sich das ja selber ziehen. Das ist ja, wir bieten ja nur an. Also wir sind wie genau, der Kiosk. Übrigens, wir sind für den Stoff ja nicht verantwortlich, das sind ja die Konsumenten. Ja, genau. Wie die Läden in Polen mit den Kameras, ne? Die kommen jetzt auch in Thüringen an. Ich habe heute einen Bericht gesehen im MDR. Die Läden mit den Kameras? Ja, wo kein Personal drin ist. Ach so. Kleinen Mini-Jabgas. Ja. Ach so. Gibt es auch in Thüringen. Ich dachte, das wäre schon wieder was Rassistisches von dir gewesen. Was? Wie kann denn die Läden mit den Kameras? Egal. In Bayern verboten. Die Frage ist, was macht man? Die Frage ist, was macht man denn jetzt über Ostern? Was unternimmt man denn, wenn man auch an der Küste ist zum Beispiel? Und Dennis, und jetzt bin ich auf ein moralisches Dilemma gestoßen. Bin auf eine Frage gekommen, selber, die ich dir stellen möchte. Ja. Warst du schon mal in der Seehundaufzuchtstation in Norddeich? Nein, war ich nicht. Würdest du da gerne mal hingehen? Ja, definitiv. Ja, ne? Wenn man in der Gegend, warum denn auch nicht? Genau. Ist doch schön. Ja. So, da werden die Seehunde, also für all die, die es nicht wissen, die irgendwie ihre Mami verlieren, die werden aufgesammelt und werden da aufgepäppelt und dann ausgewildert, sodass die Population, die lange Zeit bedroht war, in der Nordsee an Seehunden stabil bleibt und irgendwie wächst. Ja. Toll. Toller Grund, da auch hinzugehen. Da ist auch ein kleines Museum dann immer dran. Friedrichskoog gibt es auch noch eine. Koog, glaube ich, heißt es, gibt es auch noch eine. ich rede jetzt aber gerade von Norddeich, und dann ist da ein Museum, dann gibt man da den Eintrittspreis und kann dann nachher auch noch so kleine Plüsch-Seehunde kaufen, Schlüsselanhänger-Seehunde und so weiter, was halt man sich vorstellen kann. Und natürlich die Kohle geht natürlich in den Erhalt dieser Station, die wertvolle Aufklärungsarbeit macht, aber eben auch Kerngeschäft, Seehunde aufpäppelt. Ich wollte schon Rommelschlachten sagen. Auswildert. So, Dennis, soll ich da jetzt hingehen? Ja, mach. Du warst aber schon mal. Ja, ja, und? Kann man auch sagen, es gibt ja so viele Sachen, die kann man mehrfach machen im Leben. Ja, aber warum stellst du mir diese Frage? Da muss es ja scheinbar einen Nachteil geben, gerade. Ja, was heißt Nachteil? Was ist denn Dennis, die Alternative? Nee, nein, es geht nicht um Alternative. Es geht jetzt nur um Tagesausflug, oder Tagesausflug ist es noch nicht mal, aber Beschäftigung für einige Stunden, Seehund-Aufzuchtstation. Genau, die Seehund-Suchtstation. Alle drogenabhängig. Die macht doch, ist doch gut. Ja, aber Dennis. Jetzt kommt der Gag. Weißt du, was es da halt nicht gibt? Was denn? Was denn? Seehunde. Ach, wo sind die denn? Die sind noch nicht geboren. Die werden erst im Sommer geboren. Hm. Ja. Ja, ne? Ja, da habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ja. Aber ja. Was kann man dann jetzt da machen, wenn man... Ja, und die sind durchschnittlich 60 Tage, werden die da aufgepäppelt in diesen Stationen, also 2 Monate, und dann werden die ausgewildert. Ja, Dennis. Und jetzt? Was sagst du denn da jetzt, Dennis? Einerseits, natürlich, Museum, und die Kohle können die auch gebrauchen. Da wird ja wichtige Arbeit gemacht für Naturschutz und so. Andererseits, da gibt's gar keine Seehunde. Und jetzt? Und wenn ich mich jetzt nur dazu entscheide, da nicht hinzugehen, weil es da keine Seehunde gibt, ist das dann in Ordnung? Ja. Ist es moralisch noch vertretbar? Ja. Warum? Weil dein primärer Zweck der Besuch der Station war, gar nicht die zu unterstützen, sondern Seehunde zu gucken. Ja, aber ist das nicht komplett verwerflich? Nö. Weil, also... Warum nicht? Weil die genau wissen, dass die Leute da nur hingehen, weil sie süße Robbenbabys, Seehundebabys gucken können. Ich gehe mal von Robbenralaber. Robben sind furchtbare Tiere. So. Deswegen, das machen sie ja. Also, wenn sie nicht wüssten, dass die Leute ja nur da hinkommen wegen den Seehunden, dann würden die Seehunde ja gar nicht in diesem Glaskasten wohnen, wo die Leute gucken können. Du bist ja von diesem moralischen Thema schon längst befreit worden, durch die Betreiber der Seehundestation. Also, sicher? Findest du? Also, weil die das ausnutzen, ist das Verhalten der Menschen dann auch wieder okay? Also, ist wie die 5 Reasons. Am Ende ist der Kapitalismus schuld. So. Also, Da bin ich bei dir, ja. Aber nochmal, Dennis, wenn ich jetzt, und was ist denn die Alternative jetzt? Also darf ich vielleicht sogar nur dahin gehen, um ein guter Mensch zu sein, wenn es da keine Seehundbabys gibt? Du bist ein freier Mensch, du kannst da machen, was du möchtest. Ich habe nur den leisen Verdacht, dass Angehörige deines Haushaltes vielleicht enttäuscht sein könnten, wenn es da keine Seehunde gibt, zu dem Zeitpunkt. Das ist eher die Frage. Wusstest du eigentlich, dass Seehundbabys ja so ein Fell haben, das ja sehr weiß ist? Ja. Und dann wird das so ein bisschen gelblich und dann kriegen die dieses komische dunkle Fell und, ja, und so. Ja. Wenn ich mir jetzt aber, so wie das viele andere in den letzten Jahren gemacht haben, die Haare weiß färbe, ist das dann kulturelle Aneignung? Darf ich dann so noch in die Seehund-Aufzuchtstation? Also. Und mir die Seehundbabys angucken? Also, wenn du es dir schaffst, die Haare weiß zu färben, ich habe den leisen Verdacht, dass du keine Ahnung hast, was das für ein Aufwand ist, dann darfst du das. Weiß ich schon. Dann weißt du das. Dann darfst du das. Weil du hast dunkle Haare. Das ist nicht mit einmal blondieren getan. Ey, meine Haare sind dunkelblond. Naja, aber es ist trotzdem nicht mit einmal blondieren getan. Das ist wahrscheinlich richtig. So. Also, ich finde, aber ich muss mal ehrlich sagen, ich habe da schon, glaube ich, einen Nerv getroffen. Nein, das weißt sind, du, was du machen kannst? Du kannst auch machen, kannst du nicht machen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, spende denen einfach 10 Euro. Dann ist quasi das, ja, das was... Aber da habe ich doch nichts von. Ach, siehst du, du willst die ganze Zeit einen Leistungsaustausch. Aha, ich dachte, das ist nicht verwerflich, wenn ich einen Leistungsaustausch will. Das erzählst du mir gerade die ganze Zeit. Natürlich ist es nicht verwerflich. Weil du selber nämlich die ganze Zeit immer nur Leistungsaustausche machst. Nur wenn es hier um unser Spendenkonto geht, dann nicht. Weil du keine Mehrwertsteuer bezahlen willst. Nein, ich Umsatzsteuer, bezahle. Verzeihung. Ich bezahle in meinem anderen Gewerbe selbstverständlich Umsatzsteuer. Ja. Und ich bin treuer, warum geht's denn nicht? Treuer Steuerzahler. So. Ich auch. Aber jetzt sagst du mir, ich soll die 10 Euro spenden. Nein, wenn du das schlechte Gewissen hast. Weil sonst nämlich ist sonst mich moralisch verwerflich, wenn ich das nicht tue. Nein. Obwohl ich schon in Norddeich 4 Euro für einen Parkplatz bezahlen muss. Davon haben aber die Seehunde nix. Wieso denn? Natürlich, weil die, wenn die da die einen, die Stadt Norddeich oder die Stadt Norden viel mehr Einnahmen generiert, das ist ja auch dazu da, um auch diesen Parkplatz da zu erhalten und dann die Leute da hinzubringen, damit die da, also damit da Leute stehen können, die dann wieder da reingehen können. So, apropos, und du erzählst mir, da seien keine Seehunde drin. Auf der Website steht, dass sie gerade 16 Seehunde da haben. Hey. Nix hier mit der Realität. Bitte, Lügen-Podcast. Lügen-Podcast. Lügen-Podcast. Die sind alle vom letzten Jahr. Das ist alt. Das ist Altbestand. Ach, das zählt nicht. Nur wenn sie süß und knuffig bist, dann ist es deine Aufmerksamkeit wert. So einer Wieso? Bist du. Ich dachte, das ist nicht verwerflich. So einer bist Dennis. Du also. Das ist nicht, siehst du, guck mal, das ist nämlich der eigentliche Punkt, Dennis, den ich machen wollte. Der kommt jetzt nämlich sehr gut raus. Weil du nämlich die ganze Zeit getan hast, als wäre das gar nicht verwerflich. Und jetzt findest du raus, dass es da welche gibt. Also ist das, was ich gesagt habe, ist ja nur theoretisch wäre das ja so. Aber ist dann auf einmal doch wieder verwerflich geworden. Weil du dir nämlich selbst nicht sicher bist, was richtig ist. Weil du nämlich genauso verwirrt bist von Woke-Twitter, wie alle anderen auch. Und du nicht mal den Schneid hast zu sagen, ja, mag sein, dass das kulturelle Aneignung ist, wenn du dir die Haare blondierst, wie ein Robbenbaby, aber scheiß doch was drauf. Die ganzen Hackfressen sollen sich mal zurückziehen und die Klappe halten, die ganze Zeit rumposaunen, dass sie moralisch überlegen wären, obwohl sie am Abend genau die gleiche Scheiß-Beefy aus der Tanke sich zu fressen holen, wie alle anderen auch. Das wolltest du eigentlich sagen, du traust dich aber nicht. Und deshalb hast du jetzt gerade nachgeguckt, wie viele Seehunde tatsächlich in der Aufzugsstation sind. Nee, ich hab's zufällig auf der Webseite gesehen. Sag ich doch. Ist dir zu helfen? Brauchst du, also, weißt du, wo wir sind? Brauchst du Wasser? Soll ich doch mal vorlesen, wer gerade in der Jass-Lobby ist? Nein! Gott! Diese Folge ist so schlimm. Ich habe sehr viel Spaß heute. Ja, ich nicht. Ich nicht. Berichte gerne tatsächlich, weil vielleicht fahre ich tatsächlich im Sommer dann mal hin tatsächlich und guck mir auch Seehunde an. Ist gut. Kannst ja, wie du weißt, sogar mit dem Intercity 2 durchfahren von Leipzig bis nach Norddeich. Ja. Mole. Ja. Gerade wenn ich in Leipzig einsteige und dann durchfahre. 700 Stunden. Okay. So viel ist das gar nicht, glaube ich. Nein. Weißt du, was der, also weißt du, was ich mache? Ab Berlin sind 6 Stunden, ziemlich genau. So, was weißt du, ich mache? Weil ich bin ja, ich habe Geld. Das heißt, ich fahre mit dem ICE bis nach Hannover und steige dann um dort. Das ist ja für Loser. Ich fahre mit dem ICE nach Bremen und steige dann um. Achso, das geht auch. Ja. Gibt es eigentlich ICEs Bremen, Berlin? Nö, die kennen auch alle über Hannover. Nee, muss umsteigen in Hannover. Ah, ja. Hannover, immer ist Hannover. Da macht auch keiner was dagegen. Das stimmt. Aber vielleicht, kann sein, dass es mit dem Ukraine-Krieg sich die Machtverhältnisse in Deutschland ein bisschen verändern. Bist du fertig? Hast du noch ein Thema? Nein. Gut, ansonsten gibt es eigentlich nur eins zu sagen. Gilbert Gottfried ist gestorben. Und wir wollen gar nicht viel drüber reden, sondern nur unsere Trauer zum Ausdruck bringen, dass er jetzt in einer langen Verkettung, also ständig habe ich das Gefühl, alle paar Wochen stirbt irgendein großer amerikanischer Komiker. Bob Saget ist ja genauso vor ein paar Wochen irgendwie völlig unerwartet hat er die Biege gemacht. Und wenn ihr euch noch eins anschaut, dann bitte, wenn ihr es noch nicht kennt, natürlich, The Aristocrats, The Dirtiest Joke Ever Told von Gilbert Gottfried. Und damit würden wir euch jetzt gerne in die nächsten Wochen entlassen. Wir machen jetzt Urlaub, aber keine 4 Wochen. Bis dann. Tschüss.